14. Hallo Franz, hier ist Susanne. Ich habe jetzt alle Informationen. Morgen gibt es viele Züge nach Dresden. Ich finde aber, wir fahren lieber früh ab. Da ist ein Intercity um 8:30, dann sind wir um 12:30 in Dresden. Das ist doch prima, oder? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Ich komme heute erst um 9:45 nach Hause. Hallo Franz, hier ist Susanne. Ich habe jetzt alle Informationen. Morgen gibt es viele Züge nach Dresden. Ich finde aber, wir fahren lieber früh ab. Da ist ein Intercity um 8:30, dann sind wir um 10:30 in Dresden. Das ist doch prima, oder? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Ich komme heute erst um 9:45 nach Hause.